Den Tag drauf trafen zwei Briefe bei den Barbys ein, der eine von Adelheid, der andere von Armgard. Adelheid machte dem gräflichen Hause kurz und förmlich die Anzeige von dem Ableben ihres Bruders unter gleichzeitiger Mitteilung, dass das Begräbnis am Sonnabendmittag stattfinden werde. Der Brief Armgards aber lautete: »Liebe Melusine, wir bleiben noch bis morgen hier. Noch einmal das Forum, noch einmal den Palatin. Ich werde heute noch aus der Fontana Trevi trinken. Dann kommt man wieder. Und das ist für jeden, der Rom verlässt, bekanntlich der größte Trost. Wir gehen nun nach Capri, aber in Etappen, und bleiben unter anderem einen halben Tag in Monte Cassino, wo, verzeih meine Weisheit, das ganze Ordenswesen entstanden sein soll. Ich liebe Klöster, wenn auch nicht für mich persönlich. Neapel berühren wir nur kurz und gehen gleich bis Amalfi, wenn wir nicht das höher gelegene Ravello bevorzugen. Dann erst über Sorrent nach Capri, dem eigentlichen Ziel unserer Reise. Wir werden nicht bei Pagano wohnen, wo bei allem Respekt vor der Kunst zu viel Künstler sind, sondern weiter abwärts, etwa auf halber Höhe. Wir haben von hier aus eine Empfehlung. In 8 Tagen sind wir sicher da. Sorge, dass wir dann einen Brief von dir vorfinden. Vorher sind wir so gut wie unerreichbar. Ein Zustand, den ich mir als Kind immer gewünscht und mir als etwas ganz besonders Poetisches vorgestellt habe. Küsse meinen alten Papa. Nach Stechlin hin. 1000 Grüße. Vor allem aber bleibe, was du jederzeit warst, die Schwester, die Mutter, nur nicht die Tante, deiner glücklichen, dich immer und immer wieder zärtlich liebenden Armgard.« Armgards Brief kam kaum zu seinem Recht, weil sowohl der alte Graf wie Melusine ganz der Erwägung lebten, ob es nicht trotz Armgards gegenteiliger Vorwegversicherung vielleicht doch noch möglich sein würde, das junge Paar irgendwo telegrafisch zu erreichen. Aber es ging nicht. Man musste es aufgeben und sich begnügen, allerpersönlichst Vorbereitungen für die Fahrt nach Stechlin hinzutreffen. Des alten Grafen Befinden war nicht das Beste, sodass seitens des Hausarztes sein Fernbleiben von dem Begräbnis dringend gewünscht wurde. Daran aber war gar nicht zu denken. Und so brachen den Vater und Tochter am Sonnabend früh nach Stechlin auf. Jeserich wurde mitgenommen, um für alle Fälle zur Hand zu sein. Es war Prachtwetter, aber scharfe Luft, sodass man trotz Sonnenschein fröstelte. In dem alten Herrenhause zu Stechlin sah es am Begräbnistage sehr verändert aus. Sonst so still und abgeschieden war heute alles Andrang und Bewegung. Zahllose Kutschen erschienen und stellten sich auf dem Dorfplatz auf, die meisten ganz in der Nähe der Kirche. Diese lag in prallem Sonnenschein da, sodass man deutlich die hohen, in die Feldsteinwand eingemauerten Grabsteine sah, die früher vor der Restaurierung im Kirchenschiff gelegen hatten. Efeu fehlte. Nur Holunderbüsche, die zu grünen anfingen, und dazwischen Ebereschensträucher wuchsen um den Chor herum. Der Tote war auf dem durch Palmen und Lorbeer in eine grüne Halle umgewandelten Hausflur aufgebahrt. Adelheid machte die Honneurs, und ihre hohen Jahre, noch mehr aber ihr Selbstbewusstsein, ließen sie die ihr zuständige Rolle mit einer gewissen Würde durchführen. Außer den Barbys, Vater und Tochter, waren von Berlin her noch Baron und Baronin Berchtesgaden gekommen, ebenso Rex und Hauptmann von Czako. Rex sah aus, als ob er am Grabe sprechen wolle, während sich Czako darauf beschränkte, das gesellschaftliche Durchschnittstrauermaß zu zeigen. Aber diese Berliner Gäste verschwanden natürlich in dem Kontingent, das die Grafschaft gestellt hatte. Dieselben Herren, die sich kaum ein halbes Jahr zurück am Rheinsberger Wahltage zusammengefunden und sich damals, von ein paar Ausnahmen abgesehen, über Torgelows Sieg eigentlich mehr erheitert als geärgert hatten, waren auch heute wieder da. Baron Beetz, Herr von Krangen, Jonkherr van dem Perenboom, von Gnefko, von Blechernhahn, von Storbeck, von Molchow, von der Nonne, die meisten wie herkömmlich mit sehr kritischen Gesichtern. Auch Direktor Thormeyer war gekommen, in Pontificalibus, angetan mit so vielen Orden und Medaillen, dass er damit weit über den Landadel hinauswuchs. Einige stießen sich denn auch an, und Molchow sagte mit halblauter Stimme zu dem von der Nonne: »Sehen Sie, Nonne, das ist die Schmetterlingsschlacht, von der man jetzt jeden Tag in den Zeitungen liest.« Aber trotz dieser spöttischen Bemerkung wäre Thormeyer doch Hauptgegenstand aller Aufmerksamkeit geblieben, wenn nicht der jeden Ordensschmuck verschmähende, nur mit einem hochkragigen und uralten Frack angetane edle Herr von Alten Friesack ihm siegreiche Konkurrenz gemacht hätte. Das Wendisch-Götzenbildartige, das sein Kopf zeigte, gab auch heute wieder den Ausschlag zu seinen Gunsten. Er nickte nur pagodenhaft hin und her und schien selbst an die vom ältesten Adel die Frage zu richten, was wollt ihr hier? Er hielt sich nämlich, worin er einer ererbten Geschlechtsanschauung folgte, für den einzig wirklich berechtigten Bewohner und Vertreter der ganzen Grafschaft. Das waren so die Hauptanwesenden. Alles stand dicht gedrängt, und von Blechernhahn, der in Bezug auf Schneid beinahe an von Molchow heranreichte, sagte, bin neugierig, was der Lorenzen heute loslassen wird. Er gehört ja zur Richtung Göre. Ja, Göre, sagte von Molchow. Merkwürdig, wie der Zufall spielt. Das Leben macht doch immer die besten Witze. Weiter kam es mit dieser ziemlich ungeniert geführten Unterhaltung nicht, weil sich, als Molchow eben seinen Pfeil abgeschossen hatte, die Gesamtaufmerksamkeit auf jene Flurstelle richtete, wo der aufgebahrte Sarg stand. Hier war nämlich, und zwar in einem brillant sitzenden und mit Atlasaufschlägen ausstaffierten Frack, in eben diesem Augenblicke der Rechtsanwalt Katzenstein erschienen und schritt, nachdem er einen granseischen Riesenkranz am Fußende des Sarges niedergelegt hatte, mit jener Ruhe, wie sie nur das gute Gewissen gibt, auf Adelheid zu, vor der er sich respektvollst verneigte. Diese bewahrte gute Haltung und dankte. Von verschiedenen Seiten her aber hörte man leise das Wort Affront, während ein in unmittelbarer Nähe des edlen Herrn von Altenfriesack stehender, erst seit kurzem zu Christentum und Konservatismus übergetretener Katzensteinscher Kollege lächelnd vor sich hin murmelte Schlauberger. Und nun war es Zeit. Der Zug ordnete sich, Militärmusik aus der nächsten Garnison schritt vorauf, dann traten die Stechliner Bauern heran, die darum gebeten hatten, den Sarg tragen zu dürfen. Diener und Mädchen aus dem Hause nahmen die Kränze. Dann kam Adelheid mit Pastor Lorenzen, an die sich die Trauerversammlung, viele von ihnen in Landstandsuniform, unmittelbar anschloss. Draußen sah man, dass eine große Zahl kleiner Leute Spalier gebildet hatte. Das waren die von Globsow. Sie hatten bei der Rheinsberger Wahl alle für Torgelow oder doch wenigstens für Katzenstein gestimmt. Jetzt aber, wo der Alte tot war, waren sie doch vorwiegend der Meinung, Herr Wirsow biet ganz gut. Die Musik klang wundervoll. Kleine Mädchen streuten Blumen und so ging es den etwas ansteigenden Kirchhof hinauf zwischen den Gräbern hindurch und zuletzt auf das uralte, niedrige Kirchenportal zu. Vor dem Altar stellten sie den Sarg auf einen mit einer Versenkungsvorrichtung versehenen Stein, unter dem sich die Gruft der Stechline befand. Schiff und Emporen waren überfüllt, bis auf den Kirchhof hinaus stand alles Kopf an Kopf. Und nun trat Lorenzen an den Sarg heran, um über den, den er trotz aller Verschiedenheit der Meinungen so sehr geliebt und verehrt, ein paar Worte zu sagen. Wer seinen Weg richtig wandelt, kommt zu seiner Ruhe in der Kammer. Diesen Weg zu wandeln war das Bestreben dessen, an dessen Sarge wir hier stehen. Ich gebe kein Bild seines Lebens, denn wie dieses Leben war, es wissen's alle, die hier erschienen sind. Sein Leben lag aufgeschlagen da, nichts verbarg sich, weil sich nichts zu verbergen brauchte. Sah man ihn, so schien er ein Alter, auch in dem, wie er Zeit und Leben ansah. Aber für die, die sein wahres Wesen kannten, war er kein Alter, freilich auch kein Neuer. Er hatte vielmehr das, was über alles Zeitliche hinausliegt, was immer gilt und immer gelten wird. Ein Herz. Er war kein Programmedelmann, kein Edelmann nach der Schablone, wohl aber ein Edelmann nach jenem alles Beste umschließenden Etwas, das Gesinnung heißt. Er war recht eigentlich frei, wusste es auch, wenn er es auch oft bestritt. Das goldene Kalb anbeten war nicht seine Sache. Daher kam es auch, dass er vor dem, was das Leben so vieler anderer verdirbt und unglücklich macht, bewahrt blieb, vor Neid und bösem Leumund. Er hatte keine Feinde, weil er selber keines Menschen Feind war. Er war die Güte selbst. Die Verkörperung des alten Weisheitssatzes: Was du nicht willst, dass man dir tu. Und das leitet mich denn auch hinüber auf die Frage nach seinem Bekenntnis. Er hatte davon weniger das Wort als das Tun. Er hielt es mit den guten Werken und war recht eigentlich das, was wir überhaupt einen Christen nennen sollen. Denn er hatte die Liebe. Nichts Menschliches war ihm fremd, weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigener menschlicher Schwäche jederzeit bewusst war. Alles, was einst unser Herr und Heiland gepredigt und gerühmt und an das er die Segensverheißung geknüpft hat, all das war sein. Friedfertigkeit, Barmherzigkeit und die Lauterkeit des Herzens. Er war das Beste, was wir sein können. Ein Mann und ein Kind. Er ist nun eingegangen in seines Vaters Wohnungen und wird da die Himmelsruhe haben, die der Segen aller Segen ist. Einige der Anwesenden sahen sich bei dieser Schlusswendung an. Am meisten bemerkt wurde Gundermann, dessen der Rede halb zustimmende, halb ablehnende Haltung bei den versammelten Alten und Echten, die wohl sich, aber nicht ihm, ein Recht der Kritik zuschrieben, auch hier wieder ein Lächeln hervorrief. Dann folgte mit erhobener Stimme Gebet und Einsegnung, und als die Orgel intonierte, senkte sich der auf dem Versenkungsstein stehende Sarg langsam in die Gruft. Einen Augenblick später, als der wieder aufsteigende Stein die Gruftöffnung mit einem eigentümlichen Klappton schloss, hörte man von der Kirchentür her erst ein krampfhaftes Schluchzen und dann die Worte: »Nu is allens ut. Nu möt ik ook weg.« Es war Agnes. Man nahm das Kind von dem Schemel herunter, auf dem es stand, um es unter dem Zuspruch der Nächststehenden auf den Kirchhof hinauszuführen. Da schlich es noch eine Weile weinend zwischen den Gräbern hin und her und ging dann die Straße hinunter auf den Wald zu. Die alte Buschen selbst hatte nicht gewagt, mit dabei zu sein. Unter denen, die draußen auf dem Kirchhof standen, waren auch von Molchow und von der Nonne. Jeder von ihnen wartete auf seine Kutsche, die, weil der Andrang so groß war, nicht gleich vorfahren konnte. Beide froren bitterlich bei der scharfen Luft, die vom See her wehte. »Ich weiß nicht«, sagte von der Nonne, »warum sie die Feier nicht im Hause, wo sie doch heizen konnten, abgehalten haben. Es war ja da drin gar keine menschliche Temperatur mehr. Und nun erst hier draußen.« »Ist leider so«, sagte Molchow, »und ich werde wohl auch mit einer Kopfkolik abschließen. Und mitunter stirbt man dran. Aber wenn man in Berlin ist, und ich habe da neulich auch sowas mitgemacht, ist es doch noch schlimmer. Da haben sie was, was sie eine Leichenhalle nennen, eine Art Kapelle mit Bibelspruch und Lorbeerbäumen, und dahinter verstecken sich ein paar Gesangsmenschen. Wenn man sie nachher aber sieht, sehen sie sehr gefrühstückt aus.« Kenn ich«, sagte Nonne. »Nun, der Gesang«, fuhr Molchow fort, »das ginge noch, den kann man schließlich aushalten. Aber der Fußboden und der Zug durch die offenstehende Tür. Und wenn man noch bloß den kriegte, wer aber Pech hat, der kommt, wenn's Winter ist, dicht neben einen Kanonenofen zu stehen. Und wenn ich sage, der pustet, so sage ich noch wenig. Und der Geistliche kann einem auch leid tun, er spricht sozusagen für niemanden. Wer kann denn bei solchem Zug und solchem Ofenpusten ordentlich zuhören? Und bloß das weiß ich, dass ich immer an die drei Männer im feurigen Ofen gedacht habe. So halb Eisklumpen, halb Bratapfel ist nicht mein Fall.« »Ja, die Berliner«, sagte Nonne, »nicht zu glauben, nicht zu glauben. Und dabei bilden sie sich ein, sie hätten eigentlich alles am besten. Und mancher von ihnen glaubt es auch wirklich. Aber die Hölle lacht. Ich bitte Sie, Molchow, menagieren Sie sich. Das über Berliner, das ginge vielleicht noch. Aber sogleich hier von Hölle, hier mitten auf dem christlichen Kirchhof?« Bald danach hatte sich der Kirchhof geleert und alles, was in der Grafschaft wohnte, war auf dem Heimwege. Nur die von Berlin her erschienenen Gäste, die den nächsten an Gransee vorüberkommenden Rostocker Zug abzuwarten hatten, waren in das Herrenhaus zurückgekehrt, wo mittlerweile für einen Imbiss Sorge getragen war. Rex und Czako, desgleichen auch die Berchtesgadens, nahmen erst ein Glas Wein und dann eine Tasse Kaffee. Zwischen dem alten Grafen und Adelheid knüpfte sich ein mäßig belebtes Gespräch an, wobei der Graf der Vorzüge des Verstorbenen gedachte. Da Schwester Adelheid jedoch, wie so viele Schwestern, allerlei Zweifel und Bedenken hinsichtlich des Tuns und Treibens ihres Bruders hegte, so ging man bald zu den Kindern über und beklagte, dass sie bei einer so schönen Feier nicht hätten zugegen sein können. Dazwischen wurde dann freilich das fast entgegengesetzt klingende Bedauern laut, dass das junge Paar seinen Aufenthalt im Süden wohl werde abbrechen müssen. Der alte Graf in seiner Güte fand alles, was Adelheid sagte, sehr verständig, während sich Adelheids Gefühle mit der Anerkennung begnügten, dass sie sich den Alten eigentlich schlimmer gedacht hatte. Melusine war aus der Kirche mit in das Herrenhaus zurückgekehrt und widmete sich hier auf eine kurze Weile zunächst ihren Freunden, den Berchtesgadens, dann Rex und Czako. Danach ging sie in die Pfarre hinüber, um Lorenzen zu danken und noch ein kurzes Gespräch mit ihm über Woldemar und Armgard zu haben, im Wesentlichen eine Wiederholung alles dessen, was sie schon während ihres Weihnachtsbesuches mit ihm durchgesprochen hatte. Sie verplauderte sich dabei wider Wunsch und Willen, und als sie schließlich nach dem Herrenhause zurückkehrte, begegnete sie bereits jener Aufbruchsunruhe, die kein ernstes Eingehen auf irgendein Thema mehr zulässt. Sie beschränkte sich deshalb auf ein paar Worte mit Tante Adelheid. Dass man sich gegenseitig nicht mochte, war der einen so gewiss wie der anderen. Sie waren eben Antipoden, Stiftsdame und Weltdame. Wutz und Windsor, vor allem enge und weite Seele. »Welch ein Mann, Ihr Pastor Lorenzen«, sagte Melusine. »Und zum Glück auch noch unverheiratet. Ich möchte das nicht so betonen und noch weniger es beloben. Es widerspricht dem Beispiele, das unser Gottesmann gegeben, und widerspricht auch wohl der Natur. Ja, der Durchschnittsnatur. Es gibt aber Gott sei Dank Ausnahmen. Und das sind die eigentlichen Berufenen. Eine Frau nehmen ist alltäglich. Und keine Frau nehmen ist ein Wagnis. Und die Nachrede der Leute hat man noch oben ein. Diese Nachrede hat man immer. Es ist das Erste, wogegen man gleichgültig werden muss. Nicht in Stolz, aber in Liebe. Das will ich gelten lassen. Aber die Liebe des natürlichen Menschen bezeigt sich am besten in der Familie. Ja, die des natürlichen Menschen. Was ja so klingt, Frau Gräfin, als ob Sie dem Unnatürlichen das Wort reden wollten. In gewissem Sinne ja, Frau Domina. Was entscheidet ist, ob man dabei nach oben oder nach unten rechnet. Das Leben rechnet nach unten. Oder nach oben, je nachdem. Es klang alles ziemlich gereizt, denn so leichtlebig und heiter Melusine war, einen Ton konnte sie nicht ertragen, den sittlicher Überheblichkeit. Und so war eine Gefahr da, sich die Schraubereien fortsetzen zu sehen. Aber die Meldung, dass die Wagen vorgefahren seien, machte dieser Gefahr ein Ende. Melusine brach ab und teilte nur noch in Kürze mit, dass sie vorhabe, morgen mit dem Frühesten von Berlin aus einen Brief zu schreiben, der mutmaßlich gleichzeitig mit dem jungen Paar in Capri eintreffen werde. Adelheid war damit einverstanden und Melusine nahm Baron Berchtesgadens Arm, während der alte Graf die Baronin führte. Das Verdeck des vor dem Portal haltenden Wagens war zurückgeschlagen und alsbald hatten die Baronin und Melusine im Fond, die beiden Herren aber auf dem Rücksitz Platz genommen. So ging es eine schon in Kätzchen stehende Weidenallee hinunter, die beinahe geradlinig auf Gransee zuführte. Das Wetter war wunderschön. Von der Kälte, die noch am Vormittag geherrscht hatte, zeigte sich nichts mehr. Der Himmel war gleichmäßig grau, nur hier und da eine blaue Stelle. Der Rauch stand in der stillen Luft, die Spatzen quirilierten auf den Telegraphendrähten und aus dem Saatengrün stiegen die Lerchen auf. »Wie schön«, sagte Baron Berchtesgaden, »und dabei spricht man immer von der Dürftigkeit und Prosa dieser Gegenden.« Alles stimmte zu, zumeist der alte Graf, der die Frühlingsluft einsog und immer wieder aussprach, wie glücklich ihn diese Stunde mache. Sein Bewegtsein fiel auf. »Ich dachte, lieber Barbie«, sagte der Baron, »in meinen Huldigungen gegen Ihre märkische Frühlingslandschaft ein Äußerstes getan zu haben, aber ich sehe, ich bleibe doch weit zurück. Sie schlagen mich aus dem Felde.« »Ja«, sagte der alte Graf, Und mir kommt es wohl auch zu. Denn ich bin der Erste dran, davon Abschied nehmen zu müssen. Rex und Jaco folgten in einem leichten Jagdwagen. Die beiden Schecken, kleine Shetländer, warfen ihre Mähnen. Dass man von einem Begräbnis kam, war dem Gefährt nicht recht anzusehen. »Rex«, sagte Jaco, »Sie könnten nun wieder ein ander Gesicht aufsetzen. Oder wollen Sie mich glauben machen, dass Sie wirklich betrübten Herzens sind?« »Nein, Jaco, so gröblich inszeniere ich mich nicht. Und käme mir sowas in den Sinn, so jedenfalls nicht vor einem Publikum, das Jaco heißt. Übrigens wollen Sie bloß etwas von sich auf mich abwälzen. Sie sind betrübt. Und wenn ich mir alles überlege, so steht es so, dass Sie bei dem Chateau Lafitte nicht auf Ihre Rechnung gekommen sind. Er wirkte, denn des alten Boxbeutel habe ich von unserem Oktoberbesuch heute noch in dankbarer Erinnerung, wie wenn ihn Tante Adelheid aus ihrem Kloster mitgebracht hätte. Rex, Sie sind ja wie vertauscht und reden beinahe in meinem Stil. Das ist doch merkwürdig, so wie die Menschen dies Nest, dies Berlin erst hinter sich haben, fängt Vernunft wieder an zu sprechen. Sehr verbunden. Aber eskamotieren Sie nicht die Hauptsache. Meine Frage bleibt, warum so belegt, Jaco? Denn dass Sie das sind, ist außer Zweifel. Wenn es also nicht von dem Lafitte stammt, so kann es nur Melusine sein. Jaco seufzte. Da haben wir's. Tatsache festgestellt. Obwohl ich Ihren Seufzer nicht recht verstehe. Sie haben nämlich nicht den geringsten Grund dazu. Gesamtsituation umgekehrt, überaus günstig. Sie vergessen, Rex, die Gräfin ist sehr reich. Das erschwert nicht, das erleichtert bloß. Und außerdem ist sie grundgescheit. Das sind Sie beinahe auch, wenigstens mitunter. Und dann ist die Gräfin eine Gräfin. Ja, sogar eine Doppelgräfin, erst durch Geburt und dann durch Heirat nochmal und dazu diese verteufelt vornehmen Namen Barbie, Ghiberti, was soll da Jaco? Teuerster Rex, man muss den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Ich mache mir kein Hehl daraus. Jaco hat was merkwürdig Kommissmäßiges, etwa wie Landwehrmann Schulze. Kennen Sie das reizende Ballett Uckermärker und Picarde? Da haben Sie die ganze Geschichte. Melusine ist die reinste Picarde. Zugegeben, aber was schadet das? Italienisieren Sie sich und schreiben Sie sich von morgen ab Jaco. Dann sind Sie dem Ghiberti trotz seiner Grafenschaft dicht auf den Hacken. Sapristi, Rex, c'est une idée. Das junge Paar war nach geplantem kurzen Aufenthalt erst in Amalfi und dann in Sorrent in Capri angekommen. Woldemar fragte nach Briefen, erfuhr aber, dass nichts eingegangen. Armgard schien verstimmt. Melusine lässt sonst nie warten. Das hat dich verwöhnt. Sie verwöhnt dich überhaupt? Vielleicht, aber so dir es recht ist, darüber erst später einmal, nicht heute. Für solche Geständnisse sind wir doch eigentlich noch nicht lange genug verheiratet. Wir sind ja noch in den Flitterwochen. Woldemar beschwichtigte, morgen wird ein Brief da sein. Schließen wir also Frieden und steigen wir, wenn's dir passt, nach Anna Capri hinauf. Oder wenn du nicht steigen magst, bleiben wir, wo wir sind und suchen uns hier eine gute Aussichtsstelle. Es war auf dem Frontbalkon ihres am mittleren Abhang gelegenen Albergo, dass sie dies Gespräch führten. Und weil die Mühen und Anstrengungen der letzten Tage ziemlich groß gewesen waren, war Armgard willens, für heute wenigstens auf Anna Capri zu verzichten. Sie begnügte sich also mit Woldemar auf das Flachdach hinaufzusteigen, und verlebte da, angesichts der vor ihnen ausgebreiteten Schönheit, eine glückliche Stunde. Von Sorrent kamen Fischerboote herüber, die Fischer sangen, und der Himmel war klar und blau. Nur drüben aus dem Kegel des Vesuv stieg ein dünner Rauch auf, und von Zeit zu Zeit war es, als vernehme man ein dumpfes Rollen und Grollen. »Hörst du es?« fragte Armgard. »Gewiss.« Und ich weiß auch, dass man einen Ausbruch erwartet. Vielleicht erleben wir es noch. Das wäre herrlich. Und dabei, fuhr Woldemar fort, komme ich von der eitlen Vorstellung nicht los, dass, wenn es da drüben ernstlich anfängt, unser Stechlin mittut, wenn auch bescheiden. Es ist doch eine vornehme Verwandtschaft. Armgard nickte und von der Uferstelle her, wo die Sorrenta Fischer eben anlegten, klang es herauf: Tre giorni son canina, canina in letto necessità. Am anderen Tage, wie vorausgesagt, kam ein Brief von Melusine, diesmal aber nicht an die Schwester, sondern an Woldemar adressiert. »Was ist?« fragte Armgard, der die Bewegung nicht entging, die Woldemar, während er las, zu bekämpfen suchte. »Lies selbst.« Und dabei gab er ihr den Brief mit der Todesanzeige des Alten. An ein Eintreffen in Stechlin, um noch der Beisetzung beiwohnen zu können, war längst nicht mehr zu denken. Der Begräbnistag lag zurück. So kam man denn überein, die Rückreise langsam in Etappen über Rom, Mailand und München zu machen. Aber an jedem Orte, denn beide sehnten sich heim, nicht länger als einen Tag verweilen zu wollen. Von Capri nahm Woldemar ein einziges Andenken mit. Einen Kranz von Lorbeer und Oliven. Den hat er sich verdient. Die letzte Station war Dresden. Und von hier aus war es denn auch, dass Woldemar ein paar kurze Zeilen an Lorenzen richtete. Lieber Lorenzen, seit einer halben Stunde sind wir in Dresden und ich schreibe diese Zeilen angesichts des immer wieder schönen Bildes von der Terrasse aus, das auch auf den Verwöhntesten noch wirkt. Wir wollen morgen in aller Frühe von hier fort, sind um 10 in Berlin und um 12 in Gransee. Denn ich will zunächst unser altes Stechlin wiedersehen und einen Kranz am Sarge niederlegen. Bitte sorgen Sie, dass mich ein Wagen auf der Station erwartet. Wenn ich auch Sie persönlich träfe, so wäre mir das Erwünschteste. Es plaudert sich unterwegs so gut. Und von wem könnte ich mehr und zugleich Zuverlässigeres erfahren als von Ihnen, der Sie die letzten Tage mit durchlebt haben werden? Meine Frau grüßt herzlichst, wie immer, Ihr alter, treu und dankbar ergebenster Woldemar von St.